sans reproche. Sans pleurs et sans reproche. Il est 20h et tu écoutes sans pleurs et sans reproche sur Galaxy Radio 95.3. 2 heures de musique industrielle non-stop avec Derga Golini et EBM Nator. Electro, Indus, EBM, Synthpop, Darkwave, New Wave, Ambient, Metal, Gothic, Post-Punk, Power Electronics. Sans pleurs et sans reproches, Derga Golini, EBM Nator. Lundi 20h-22h sur Galaxy Radio 95.3. Sans pleurs et sans reproches. Top of the week. This is Mark Heal. You must have excellent taste because you're listening to Sampler et Sans Reproche on Galaxy Radio. We'll be right back. I regret everything. Hello, this is Klaus Larsen from Leathership Cloud. I'm Tier Park Sequential Access. You're listening to Galaxy Radio. Guten Abend, Jungs und Mädchen. Ich bin Gabi Delgado. Hi, this is Olga Kuklaki. Hi, I'm Jan Viking from Steril. Hi, this is Brian from the Gothsicles. Salut, c'est Jackie de S42. Hi, this is Andrew from Iris. This is Jason from the Loyal Opposition. Salut, c'est Jürgen Engler, Dirty Cops. This is Jason from the band SMP. Hi, I'm Klaus Larsen from Leatherstrip. Hello, ici Darren Haas de Psyche. Salut tout le monde, c'est B. Salut minute! C'est Mister Abonné 98 de Voidkampf. Bonjour, c'est Stéphane de Spetsnaz. Fighting against one makes the other. We are the cancer that grows into stone. Live on our leash and our teeth turns to fangs. This is the beast that cannot be tamed. We're not ashamed, our world reclaimed. Rewired the power of a fascist regime. vous écoutez Sans Pleurs et Sans Reproches sur Galaxy FM. hört jemand auf zu leben? Wenn er ganz alt ist oder sehr krank. Wenn er ganz alt ist oder sehr krank. Ist so schwer, dass es den Körper nicht aushält. Und dann ist man tot. Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Alle Menschen müssen sterben. Alle Menschen. Ich auch. Alle. Ich auch. Alle. Und ich auch? Remains on top.